1. Jahwe antwortet Mose, dass in dem Pharao gegenüber y einen Gott einsetzen wird, waren sein Bruder Aaron sein Sprecher sein sollte. 2. Mose sollte als, was Jahwe im Befall, weitergeben, und Aaron sollte es dem Pharao vortragen, damit diese die Israeliten aus seinem Land sehen ließ. 3. Jahwe kündigteren, dass das Haus des Pharao verstocken und zahlreich Zeichen und Wunder in Ägypten vollbringen wird. 4. Der Pharao wird sie jedoch nicht erhören, daraufhin wird Jahwe sein Hand gegen die Ägypter erheben und sein Volk Israel, sein Heerscharen, mit gewaltigen Macht beweisen aus Ägypten herausführen. 5. Die Ägypter sollten dann erkennen, dass Jahwe ist, wenn sein Markten ihnen demonstriert und die Israeliten aus ihrer Mitte führt. 6. Mose und Aaron handelten genauso, wie Jahwe es ihnen befohlen hat. 7. Mose war achtzig Jahr alt und Aaron dreiundachtzig, als sie mit dem Pharao sprachen. 8. Danach sprach Jahwe zu Mose und Aaron. 9. Wenn der Pharao von Ukein Wunder verlingen sollte, sollst du Aaron befehlen, seinen Stab vor dem Pharao hinzuwerfen, damit diese sich in ein großes Land verwandelt. 10. Mose und Aaron gingen zum Pharao und handelten, wie Jahwe es befohlen hat. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und seinen Dienern nieder, woraufhin diese sich in ein großes Land verwandelt. 11. Der Pharao rief jedoch die Weisen und Zauber Ägyptens herbei, und die Zauber vollbrachten mit ihren geheimen Künsten dasselbe. 12. Jeder von ihnen warf seinen Stab nieder, und auch dies verwandelten sich in Schlangen, doch Aaron Stab verschlang ihr Stab. 13. Denach blieb das Haus des Pharao verstockt, und gab ihnen nicht nach, wie Jahwe es vorausgesagt hat. 14. Danach sprach Jahwe zu Mose, das Haus des Pharao ist verstockt, waget sich, das Volk sehen zu lassen. 15. Gehe morgen früh zum Pharao und begegne ihm im Ufer des Nils, wenn zum Wasser geht, wobei du den Stab, der sich in ein Schland verwandelt hat, in der Hand holst. 16. Und sage ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt mit der Aufforderung, lass mein Volk sehen, damit sie mich in der Wust wehren können. Doch du es bisher nicht gehorcht. 17. So spricht Jahwe, darin sollst du erkennen, dass ich Jahwe bin, ich word mit dem Stab, den ich in der Hand halte, auf das Wasser des Nils schlagen und es word sich in Blut verwandeln. 18. Die Fische im Nil werden sterben, und der Nil wird stinken, so dass die Ägypter sich darver ekeln werden, sein Wasser zu trinken. 19. Jahwe befahl Mose, Aaron anzuweisen, nimm deinen Stab und streck den Hand über Algewasse Ägyptens aus, über sein Fluss, Kanali, Teich und Alwasser Reservoirs. Sie sollen zu Blut werden, und überall in Ägypten, sowohl in Holzernen als auch in Steinen und Gefassen, soll Blut sein. 20. Mose und Aaron handelten, wie Jahwe es ihnen befohlen hat. Aaron hob den Stab und schlag damit auf das Wasser des Nils, vor den Augen des Pharao und seiner Diener. Daraufhin verwandelt sich das gesamte Wasser im Nil in Blut. 21. Die Fische im Nil starben, und der Nil begann zu stinken, so dass die Ägypter kein Wasser mehr daraus trinken konnten. Überall in Ägypten war Blut. 22. Die Ägyptischen Zauber vollbrachten jedoch mit ihren geheimen Künsten dasselbe. Denach blieb das Haus des Pharao verstockt, und gab ihnen nicht nach, wie Jahwe es vorausgesagt hat. 23. Der Pharao wante sich ab und kurti in seinen Palast zurück, one die Bedeutung dieser Ereignis zu erkennen. 24. Die Ägypter gruben überall in der Umgebung des Nils nach Trinkwasser, dasie das Nilwasser nicht trinken konnten. 25. Die Plage, die Jahwe über den Nil gebracht hat, dauert 7 Voltage. 26. Danach befahl Jahwe Mose, gehe zum Pharao und verkunde ihm, so spricht Jahwe, lass mein Volk sehen, damit es mich wehren kann. 27. Wenn du dich jedoch weigest, sie sehen zu lassen, wird ich dein ganzes Land mit einer Froschplage heimsuchen. 28. Der Nil wird von Froschen wimmeln, die herauskommen und in deinen Palast. Dein Schlafzimmer, auf den Bett, in die Hause deiner Hofflingen deines Volks sowie in den Backofen und Backtroge eindringen werden. 29. Die Frosch werden sogar auf dich selbst, den Entertainen und all den Hofflinge kriechen.